1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4. Heute mit 3 Stunden Musik, die zunächst mit relativ geraden Beats daherkommen. Später will ich dann so ein bisschen Richtung Drum and Bass abdriften, aber auch einen Typen namens Clutchy Hopkins zum Beispiel wieder ins Spiel bringen, nachdem ich das vor 2, 3 Jahren schon mal getan habe. Und im weiteren Verlauf der Show hoffe ich dann, dass wir hier auch noch sehr schön ruhige, abgehangene Tracks werden hören können. Es geht zunächst los mit einem Typen aus Schweden, Axel Willner, der ein großartiges Album zwischen Ambient, Techno, geschichtetem Rock schon fast, möchte man meinen, Bezüge zu My Bloody Valentine geschaffen hat. Das heißt Yesterday and Today. Einigen wird Axel Willner kein Unbekannter sein, der mittlerweile in Berlin lebt, aus Stockholm aber kommt und in Schweden mit Freunden dieses Album gemacht hat, Yesterday and Today. Mit dem geht's los. I have the moon, you have the internet. So heißt der Track. We'll be right back. 1Live 4, zunächst The Field, Musik aus dem Album Yesterday and Today. Dieser Track hier ist schon 2, 3, 4 Jahre alt. Er stammt von Abe Duke, der, ich habe die Biografie nicht mehr ganz im Kopf, aber glaube ich aus Südamerika ursprünglich stammt, mit seinen Eltern irgendwann in die USA gekommen ist. In New York hängt er schon Ewigkeiten ab und schießt seit langer, langer Zeit Tracks völlig unterschiedlicher Couleur in die Runde. Die konnten in der Vergangenheit durchaus auch schon mal dubbig oder sogar trip-hoppig geraten sein. Dieser Titel Outlook hier mit dieser glühenden Bassline ist für mich stellvertretend für viele Tracks von Abe Duke, die immer so ein bisschen schmutzig daherkommen. Und wenn ich überlegen sollte, was ich nach Abe Duke spiele, dann bleibe ich einfach mal bei Abe Duke. In diesem Monat erscheint nämlich sein neues Album Don't Be So Mean, also sei nicht so boshaft, als würde er das zu sich selber sagen. Und ich glaube, dieser Track vom Album hier, Following My Heart, schließt ganz gut an das an, was wir gerade als älteren Track Outlook nämlich von Abe Duke gehört haben. Following My Heart. Following my heart, following my heart, following my heart. it like that? What is it like this? What is it like that? What is it like this? What is it like that? What is it like this? 1Live4, Ladies and Gentlemen, wir hören hier einen brandneuen Track von der Tech-Elektro-Lurch-Legende Anthony Rother. Hot Chocolate in the Milky Way. Ich bin vermutlich nicht der Einzige, der gute Songs mag und auch richtig gute Tricks. Und die Art und Weise, wie Anthony Rother hier eben seinen Track geöffnet hat und in eine Art von elektronischer Skulptur driftet, um hier jetzt wieder einem klirrenden Rhythmus nachzugehen, finde ich einfach genial. Das ist ganz große Klasse. Anthony Rother, der im Übrigen auch mit die Hand hatte, musikalisch, produktionstechnisch, am neuen Album von DJ Hell, auf das wir zusteuern. Zuvor aber gleich noch ein Album, das aus meiner Sicht in der Tat für gute Songs steht. Fischer Spooner, Entertainment, das hören wir gleich und dann kommt DJ Hell. We'll be right back. Hey yo, fuck that shit. You gotta hit him with that 13, 14 minute version. You know what I'm saying? You gotta just hit him with that shit where they marinate. Where they just engulfed in the shit. Where they just. I hate when a motherfucker play a 4 minute version of a. You can't even get into your thing. You know, you can't even get into your thing on a 4 minute version. Goes out to all the motherfuckers that like 15, 20 minute versions of a motherfucking record. I'm sending this to all the motherfuckers in the after hour spots. Yeah, I'm not making that just jump on the radio and, you know. Now I'm just making that shit for them motherfuckers that's in them after hour spots, them divided souls, them motherfuckers that's catching the Holy Ghost through the music. Out to the motherfuckers that like them 20 minute versions. Number two, the DJs that ain't afraid to play the 20 minute versions. The DJs that got patience. The motherfuckers in the after hours spots, the love. The love. We'll be right back. Motherfucker, don't be a crowd pleaser, dick sucker, ass kisser, motherfucking DJ. Play the 20 minute version for the two motherfuckers that understand it, okay? I'm sending out to you. I'm sending out to the motherfuckers in after hours spots. I'm sending out to the motherfuckers that, you know, getting high now. You might as well be doing something. You know, shit, you get your motherfucking life right. One day or another. But yeah, shout out to you too. Y'all motherfuckers understand it. And I'm sending out to me. And yeah, cause you know, I deserve a shout out too. Yeah, yeah, man. Fuck it. Yeah, send it out to me. Handle it, motherfuckers. So is he, so 1 Live 4, wir haben eben Musik gehört aus der als Doppel-CD erschienenen, aus dem als Doppel-CD erschienenen neuen Album von DJ Hell, das heißt Teufelswerk. Ich habe es in der letzten Sendung schon gesagt, es gibt auch sehr viel Presse zu diesem Album. Eine CD verbeugt sich vor den Pionieren elektronischer deutscher Musik, kommt eher krautig daher, die sogenannte Day-CD. Die Night-CD hat es mehr in Richtung Club im Kopf, fürchterliche Formulierung, streichen bitte, aber aus dieser Night-CD habe ich eben DJ Hell gespielt, zusammen mit P. Diddy, ehemals Puff Daddy, der darüber fabuliert, dass man doch gefälligst mehr 20-Minuten-Tracks in Clubs spielen soll, wohl in dem Glauben, dass dieser Track von ihm auch als 20-Minuten-Track auf dem Album erscheinen würde. Dem ist aber nicht so, bei 8 Minuten ist dann ungefähr Schicht. Einer meiner Lieblingstracks, weil hier richtig freakige Momente zu hören sind. Ich glaube, es war ganz gut zu merken, P. Diddy kommt richtig schön verzerrt daher. Ansonsten ist das wirklich ein richtig gutes Album, das DJ Hell gemacht hat. Was mir über die Distanz von zwei CDs fehlt, ist mal so das richtig freakige, mal so richtig mean, um mal ein schon gebrauchtes Wort hier innerhalb der Sendung zu gebrauchen, mal so richtig boshaft zu Werke gehen. Die krasse Übertreibung, die fehlt mir so ein bisschen auf Teufelswerk. Also wenn das ein Produkt des Teufels ist, dann gehe ich gerne in die Hölle. Gerade verklungen, das hat so ein bisschen was von dem, was ich eben hier so eingefordert habe. Different Gear ist ein Duo aus London meines Wissens mit diesem lassiv kaputten House-Track, sehr basslastig, den wir hier gerade gehört haben. One Thing heißt das. Andere Tracks des Duos derzeit heißen Fuck Me Over oder My Body is a Nightclub Musik, also wenn man so will, für den Darkroom Club. Different Gear, One Thing. Das hier sind Gang Gang Dance, First Communion im Hot Chip Remix. I'm starting to learn something, and there's no soul. Will the clouds carry my tears to you? Carry my tears to you? Carry my tears? Will the clouds carry my tears to you? Carry my tears to you? Carry my tears? Will the clouds carry my tears to you? Carry my tears to you? Carry my tears? Will the clouds carry my tears to you? Carry my tears to you? Carry my tears? Live 4. Das ist eine ganz großartige 12er, die ich hier leider nur als sogenannte Promotion-CD habe. Wer das als alter Vinyl-Junkie vielleicht als Vinyl erwischt, der möge zugreifen. Mir ist auch ein kleiner Fehler unterlaufen. Tatsächlich im Mittelpunkt dieser EP, dieser steht First Communion von Gang Gang Dance, aber House Jam ist der Track, den Hot Chip hier remixen. First Communion, dann unter anderem auch im TV on the Radio Mix, der übrigens auch sehr stark ist, wie überhaupt Gang Gang Dance. Für mich die beste Schmelztiegel-Band aus New York ist Melting Pot. Aber darüber habe ich im letzten Jahr ja schon viel erzählt und auch gespielt. Gang Gang Dance. Hier kommt der Franzose Debrue mit Musik aus seiner Clé de Bras EP, die ich zuletzt schon mal im Rahmen meiner Stolper-Abstrakt-Hip-Hop-Strecken hier gespielt habe. Hier geht's aber durchaus housey zu. Congo Womb ist der Track von Debrue. We'll be right back. Infos. Mit Michael Bierter um 23 Uhr. Gewaltsames Ende von Krieg in Sri Lanka. Menschenkette von Milchbauern vor Kanzleramt. Und das Wetter morgen mit Sonne. Die Regierung in Sri Lanka hat den Bürgerkrieg offenbar beendet. Die tamilischen Rebellen kündigten an, den Kampf für einen eigenen Staat einzustellen. Ob sie damit endgültig aufgeben, ist aber unsicher, weil aus ihrem Lager widersprüchliche Angaben kamen. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka hat mehr als 25 Jahre angedauert. In Deutschland demonstrierten am Nachmittag mehrere hundert Tamilen, die sich in Sri Lanka als unterdrückte Minderheit fühlen. Unter anderem gab es eine Blockade auf der Autobahn 52 bei Ratingen. Die FDP hat auf ihrem Parteitag noch einmal ihre Eigenständigkeit betont. Parteichef Westerwelle sagte in Hannover, dass CDU und CSU zwar für den Fall einer Regierungsbeteiligung sein Wunschpartner seien, er will sie aber weiter für ihre jetzige Politik kritisieren. Außerdem macht er für eine Regierungszusammenarbeit eine Steuerreform zur Bedingung. Der FDP-Parteitag ist heute zu Ende gegangen. Zum Abschluss wurde das Programm für den Bundestagswahlkampf beschlossen. In Berlin haben mehrere hundert Bäuerinnen mit einer Menschenkette für höhere Milchpreise demonstriert. Es war der Abschluss einer Protestwoche. Die Bäuerinnen hatten seit Montag vor dem Kanzleramt kampiert. Sechs Frauen traten außerdem in den Hungerstreik. Auch der wurde nun beendet. Die Bäuerinnen zeigten sich enttäuscht, dass Bundeskanzlerin Merkel sie nicht zu Gesprächen empfangen hat. Aber immerhin hätten sie auf die Lage der Milchbauern aufmerksam gemacht. Aus der zweiten Fußball-Bundesliga steigt in diesem Jahr kein NRW-Verein auf. Für Aachen sind heute die letzten Hoffnungen geplatzt. Die Mannschaft spielte 1:1 bei 1860 München. Die Ergebnisse der weiteren NRW-Vereine: Oberhausen schlägt Tabellenführer Freiburg 1:0. Duisburg siegt in Kaiserslautern mit 5:3. Und Aalen und Osnabrück spielten 2:2. Außer Freiburg können aus der zweiten Liga seit heute nur noch Mainz und Nürnberg aufsteigen. Wer von beiden in die Relegation kommt, klärt sich am letzten Spieltag. 1 Live. Sektorwetter. Im Osten von NRW kann es noch hier und da regnen, gegen morgen hört das aber auf. Die Woche startet dann meist sonnig, ab und zu schieben sich höchstens mal ein paar Quellwolken dazwischen. In Schwerte werden es bis zu 19 Grad, in Gütersloh und Bonn 20. Am Dienstag wieder viel Sonne, ab und zu ist aber auch mal ein Schauer dazwischen. Stauschau. Keine Staus. Okay, ich möchte nicht da weitermachen, wo ich eben aufgehört habe, sondern da weitermachen, wo ich die heutige Show begonnen habe, nämlich mit The Field und dem neuen Album Yesterday and Today. Hinter The Field steckt Axel Willner zusammen mit Freunden, die in seinem Studio bei Stockholm da so nach und nach mal hier und da eingetrudelt sind, aber er ist natürlich unser Man, unser Hauptmann hier. Auf seinem Album hat er auch eine wunderschöne Coverversion, die es nun schon mehrfach in klubbige Gefilde gebracht hat. Das Original stammt aus dem Jahr 1980 von einer englischen Popband namens The Corgis. Everybody's Got to Learn Sometime, so heißt der Titel. Hieß der im Original, so heißt er heute immer noch. Und so findet er sich auch auf dem neuen Album von The Field, Yesterday and Today. Change your heart. shop, we own structure, Bambari. The lyrics are come out of me, head. Sunshine in your mind instead. When the love in your heart, happiness get dead. Gerade gehört Baby D aus dem Jahr 1995, I Need Your Loving, aber dahinter steckt da auch der gerade gehörte Track von The Field natürlich. Of life, of life, of life. Well, it's so plain. man hier im Hip-Hop-Salon-Orchester-Style, wenn man so will, Spackhand Luke. So zumindest nannte er sich auf seinem letzten Album Luke Vibert. Diese ausgesprochen geschätzte Figur aus England, immer mit so einem gewissen Humor dabei. Rhythm heißt sein neues Album und daraus hier der Titel Wow, It's Now. Und genau im Hier und Jetzt sind wir, waren wir eben schon mit einem Track aus dem neuen Album von Casper, der heute aber nicht nur mit dem London City Girl davonkommen soll. cameras, seeing what's real. I sound like Drew Blondes, got eyes to kill. Lies like a predator. And I think I might go pro, though I'm amateur. I'm a camera, seeing what's real. I sound like Drew Blondes, got eyes to kill. Lies like a predator. And I think I might go pro, though I'm amateur. Light up the dark, igniting a spark. Fingerprint timelines, man, I'm leaving a mark. I bite like a shark, I'm mighty and stark. Strong in the mind, body, soul, and matters of heart. Cause I reflect, it's these reality checks that I bounce and max. They all up on me now, I counter attack. It's real, when you see is what you get. I'm a camera, seeing what's real. I sound like Drew Blondes, got eyes to kill. Lies like a predator. And I think I might go pro, though I'm amateur. I'm a camera, seeing what's real. I sound like Drew Blondes, got eyes to kill. Lies like a predator. And I think I might go pro, though I'm amateur. I snap like a lens, I never pretend. No fake smiles, then back at it again. At random events, with canon and friends. Holding it down and banging the bends. I'm no hypocrite, it's spitting shit. Not a little bit, it's all legit. It's ridiculous just how real it is. When what you see is what you get. I'm a camera, seeing what's real. I sound like Drew Blondes, got eyes to kill. Lies like a predator. I think I might go pro, though I'm amateur. I'm a camera, seeing what's real. I sound like Drew Blondes, got eyes to kill. Lies like a predator. And I think I might go pro, though I'm amateur. I'm holding the keys to demons and dreams. Demolition man can't stop the power of seas. I flow like a breeze, I sting like a bee. I dance tribal in the shadow of a sycamore tree. As the storm is set, it's a warm calm and the lawn is wet. Ring the alarm, set the code to red. Cause it's real when you see is what you get.

the system destroyer, with the paranoia, the system destroyer, with the paranoia, the system destroyer, with the paranoia, the system destroyer, with the paranoia, the system destroyer, with the paranoia, the system destroyer, with the paranoia, the system destroyer, with the paranoia, the system destroyer, with the paranoia, the system destroyer. Bring the paranoia, the system destroyer. No one will hear, best believe the fear. Bringing up inside, no one will hear your prayers. The silence, we smash the smithereens. New life form, it being you being. Straight out of the shadows, shooting this arrow, this poison dart. Rapid fire as we split this path. Entering into the unknown, we bring the paranoia, the system destroyer. Motion is growing, the movement is swift. Shoot through the shadow, poison this arrow. Hunted, the hunted, straight through your mind. Bring the paranoia, the system destroyer. Yo, yo, listen to sickness. Yo, yo, listen to sickness. Make it bring the paranoia, the system destroyer. Bring the paranoia, the system destroyer. Bring the paranoia, the system destroyer. Bring the paranoia, the system destroyer. Bring the paranoia, the system destroyer. Bring the paranoia, the system destroyer. Bring the paranoia, the system destroyer. Bring the paranoia, the system destroyer. Bring the paranoia, the system destroyer. Bring the paranoia, the system destroyer. Bring the paranoia, the system destroyer. 1, 2, 4, Ladies and Gentlemen, wir reisen Abenteurer, die wir sind, durch die Galaxie. Travel the Galaxy, das neue Album von Optical and Ed Rush. Wir wollen natürlich auf der Reise zu City 17, der Stadt 17, die hier angesteuert wird, alles unter Kontrolle haben. Ich nehme den nächsten Titel schon vorweg. Under Control, Adam Freeland. Davor haben wir zwei Tracks aus dem neuen Album von Lynx & Chemo gehört. The Raw Truth, die raue Wahrheit. Okay, weiter geht's. Bring the paranoia, the system destroyer. Bring the paranoia, the system destroyer. It's under control. It's under control. It's under control. It's under control. It's under control. It's under control. It's under control. It's under control. It's under control. It's under control. It's under control. It's under control. It's under control. It's under control. It's under control. Relax. Nothing is under control. It's under control. Relax. Nothing is under control. It's under control. It's under control. Relax. Nothing is under control. I think we're onto something. Yeah, this could be the time. I heard a change is coming. Got here before it arrived. Too late to think about it. Just lock into the ride. Organizing to bring you here tonight. Don't buy the hype about it, cause this ain't 89. No time to talk about it, just gotta feel it alright. You've been knee deep in nothing, the water's starting to rise. You're buried alive. Just relax. Nothing is under control. Relax. Nothing is under control. Control. 1 live 4. So, jetzt war ich hier minutenlang immer so ein bisschen in der Gemütslage. Soll ich mal unterbrechen und mal kurz was sagen, was hier läuft, oder soll ich es einfach durchlaufen lassen? Ich habe mich dann fürs Letztere entschieden und komme am Ende hier raus. Wir sind noch nicht am Ende, aber jetzt am Ende dieser Passage hier bei der vielleicht rührendsten Platte der heutigen Nachtsession hier. Die stammt von dem Amerikaner Clutchy Hopkins, der jedem seiner Alben, soweit sie mir persönlich bisher geläufig sind, zwei sind es genau, so etwas wie eine wirklich schrille abenteuerliche und im Grunde kaum glaubhafte Legende beilegt. Vor 2, 3 Jahren erschien ein Album des Amerikaners. Ist er überhaupt Amerikaner? Clutchy Hopkins? Heißt er überhaupt so? Da hieß es, seine Musik sei in irgendeiner abgelegenen Bar in Kalifornien von Labelmachern entdeckt worden. Die hätten sich dann erkundigt, wer ist der Typ, und niemand hätte etwas Genaues gewusst, bis dann irgendwo nach zahlreichen Recherchen der Name Clutchy Hopkins gefallen wäre. Eine direkte Kontaktaufnahme zu ihm sei aber nicht möglich gewesen. Er habe anonym bleiben wollen und nur über Mittelsmänner mit den Labelmachern verhandeln wollen, was dann am Ende von Erfolg gekrönt war, sodass sein Album vor 2, 3 Jahren erscheinen konnte. Jetzt geht die Geschichte anlässlich des neuen Albums Clutchy Hopkins meets Lord Kenjamin. Music is my medicine, so, dass Clutchy Hopkins in den 70er Jahren in irgendeiner Kleinstadt war und einen Wunderheiler gesucht hat, und Kinder, die über die Straße liefen, wiesen ihm ständig den falschen Weg, bis er erschöpft war und auch kränklich. Die Kinder bekamen Mitleid, wiesen ihm den Weg zu Lord Kenjamin, und dieser Lord Kenjamin und Clutchy Hopkins, die beiden vergriffen sich dann an Melodica, schufen verschiedene Beats, und so entstand angeblich bereits in den 70er Jahren die Platte Music is My Medicine, aus der wir hier gerade einen Titel gehört haben. Unterm Strich ist dieser Clutchy Hopkins ein wundersamer Nerd, der hier sehr Reggae-lastige Instrumentals schafft über Länge von einem Album. Super. Davor haben wir Rhinoceros gehört mit der neuen Single zusammen mit der Sängerin Ninja, Time Machine. Adam Freeland, einer der Motoren der britischen New Breaks Musik, der sich bei seinem neuen Titel Under Control womöglich daran erinnert hat, dass er vor Jahren ja auch schon mal Tracks der White Stripes oder auch von Nirvana in sein Breaks Imperium einverleibt hat. Ein, wie ich finde, wirklich famos rockender Track, der mich auch so ein bisschen an frühe Aufnahmen des LCD Sound Systems erinnert hat. Nicht zuletzt durch den Gesang von einem Mann, der ganz offensichtlich einen deutschen Namen trägt. Kurt Baumann hatte die Stimme bei Adam Freeland und dem Track Under Control. Frage einfach mal, weiß jemand, wer das ist? Ich weiß es also absolut nicht. Kurt Baumann, also der Vokalist bei Adam Freeland. Davor Optical und Ed Rush, davor Lynx and Chemo. Es geht weiter, ich schaue mal auf die Uhr, wir haben noch 4 Minuten. Mit einem Track von Geddes und Alex Jones aus der Paperweight EP, der Titel Tubular, und gleich nach den Infos dann hier weiter mit 1 Live 4. Thank you. 1 Live. 4. Okay, ich möchte hier zunächst weitermachen mit einem ganz fantastischen Trio aus Dänemark. Die drei nennen sich Badoon. Und durch irgendwelche Zufälle, die ich im Moment gar nicht genau hier rekonstruieren kann, für mich bin ich in den Besitz ihrer neuen EP gekommen, die am 1. Mai offiziell erschienen ist. Die heißt Tandoori Tentacle oder Tandoori, mit Doppel-O geschrieben, Tentacle möglicherweise auch geschrieben. Badoon, so wie ich es ausspreche, geschrieben. Ein knisternder, sehr basslastiger, abstrakt Elektronik-Jazz, vielleicht kann man das so umschreiben, was Badoon auf insgesamt 4 Tracks zelebrieren. Ich entscheide mich mal für einen von diesen 4, nämlich Cola Jeff, mit dem geht's weiter. 4. Ich hoffe, ich darf hier mal ganz kurz über den Gesang reden, um den Flow der gleich hier nicht völlig zu brechen, zu zerstören. Badun aus Dänemark hatte ich gesagt. Dann kam eine Downbeat-Skulptur, sehr schön dark, jazzy geraten, von dem französischen Drum-and-Bass-Produzenten Naibu, also eher mal ganz anders, mit dem Titel Yummy. Den habe ich gefunden auf der soeben erschienenen Ambassadors 4 From Amen to Z Compilation, die als Doppel-CD das deutsche Drum-and-Bass-Label Santorin herausbringt. Danach der Dubstep-Freigeist Idle Tech. Massive Errors heißt seine neue EP. Und hier im Hintergrund, das ist das Berliner Duo Exercise One mit dem Titeltrack seiner aktuellen EP No News Today. Bei der gerade gehörten Version schlich sich so ein bisschen Dubby Two-Step-Einflüsse schlichen sich ein von Exercise One. Deshalb schließe ich hier mal so ein bisschen an mit einem Typen aus New York, der auf dem britischen Planet Moo Label ein ausgesprochen hübsches Album veröffentlicht, Love is a Liability, bei dem Faulty DL aus New York so locker und ausgesprochen verspielt durch die britische Clubmusik der letzten 10 Jahre streift und surft und dabei natürlich auch Garage Two-Step Einflüsse einfängt, wie zum Beispiel bei diesem Track hier. Faulty DL heißt er aus New York. Prayer now. try to be yours. Show me it again. But I've lost all my reasons. So listen to my prayer now. And keep the wheel spinning right on. And keep the wheel spinning right on. Oh, Oh. 1 Live 4, das habe ich übersehen, dass die gerade gehörte Band den Track nicht nur beendet, sondern im Grunde weiterleiten möchte zum nächsten Song. Trotzdem wollte ich hier, nachdem der Track offiziell zu Ende ist, dann auch mal den Break machen. Zwei Bands habe ich in den letzten Minuten gespielt, die für mich eine gefühlte Ähnlichkeit haben, weil sie ihre Kräfte auf famose Art und Weise bündeln, in bestimmten Punkten, zu bestimmten Zeitpunkten des Taktes sie auf den Hörer loslassen, dann gleichwohl in der Lage sind, kurz darauf wieder eine unfassbare Leere in den Songs zu schaffen, dann braut sich wieder was zusammen und dann kommt wieder dieser eine Schlag, wo man auch das Becken in seiner ganzen Urgewalt des Drammers beispielsweise hören kann. Also wirklich überragende Alben. Eben gehört Grizzly Bear aus Brooklyn, New York. Das neue Album erscheint jetzt, Wecker Timest heißt es. Und daraus habe ich einen Titel gespielt, While You Wait for the Others. Und gerade verklungen die San Francisco Band Sleepy Sun, die ich noch nicht kannte, Embrace, ist das Album, das jetzt erscheint auf dem All Tomorrow's Party Label. Davor habe ich vor diesen beiden Bands Dusty Kid gespielt aus Italien, der, ich hatte das zuletzt schon mal erwähnt, insbesondere zum Ende seines Albums wirklich sehr variabel wird, sehr mutig dann am Ende auch massiv die Gitarre in die Hand nimmt. Nemur hieß der Track, den ich gespielt habe, in Klammern Walls of Guitar, aus dem Dusty Kid Album A Raver's Diary. Das waren die letzten Tracks hier. Ansonsten will ich zu dieser späten Stunde einfach mal erwähnen, dass ich eine Frau kenne, die seit Urzeiten mit Musik zusammenhängt, zu tun hat, mit Musik arbeitet, als Promoterin, als Bookerin, als Verlegerin, als Aktivistin eigentlich, Uta. Manchmal schreiben wir uns und das geht dann so wie im Tischtennisspiel, Ping-Pong. Vor einigen Tagen schrieb sie, hi Klaus, ich hoffe dir geht's gut. Und dann fragte sie weiter in ihrer Mail, sehen wir uns bei Marissa Nadler am 23. Mai in Köln im Studio 672, Fragezeichen. Marissa Nadler also am nächsten Samstag im Studio 672. Ich habe ihr dann geantwortet, liebe Uta, Zufall, schreibe ich, vor gerade 3 Minuten beschloss ich, Marissa Nadler wieder rauszuziehen, da ich sie auf dem Glitterhaus-Festival sehen werde, das in Wahrheit natürlich nicht Glitterhaus-Festival heißt, sondern Orange Blossom Festival. Dieses Open-Air-Festival findet im Garten des Plattenlabels Glitterhaus, gleichwohl oben in Ostwestfalen in Beverungen statt, am letzten Maiwochenende. Und dann schreibt Uta mir zurück, es gibt eine kleine Chance, dass ich ebenfalls zum Orange Blossom Festival fahren werde. Wenn sie dahin fährt, dann werden wir uns sehen. Und ich muss gestehen, eben jene Marissa Nadler ist für mich der magische Anziehungspunkt neben Bands wie zum Beispiel I Am Clued, die mich auch dieses Jahr wieder in das malerische Beverungen da in Ostwestfalen zum Orange Blossom Festival fahren lassen werden. Für das ist, der längste Satz der Nacht, Ladies and Gentlemen, für das es für dieses Festival noch 200 Karten gibt. Und diese Marissa Nadler, die fasziniert mich auf eine Art und Weise, die ich kaum beschreiben kann, deshalb will ich mich auch kurz fassen. Ihre Songs verströmen für mich eine unglaubliche Schwere und Leichtigkeit zugleich. Ich glaube, als Festivalbesucher bin ich ja eher so auf der Biertrinkerseite, aber bei ihr werde ich weiter hinten in den Garten der Glitterhaus-Villa gehen, der 1500 bis 1800 Leute fasst. Da gibt's nämlich eine Fischbude, die verkaufen Fische aus eigenem Teich in Beverungen und bieten neben den Forellen, die sie da verkaufen, eben auch guten, schweren Rotwein an. Und wenn Marissa Nadler auf der Bühne steht, ich weiß noch gar nicht, ob sie wahlweise Gitarre oder auch ihr Wurlitzer-Piano spielen wird, dann werde ich mir so einen richtig schönen, schweren, roten Wein ziehen. Diese Magie von ihren Songs, die möchte ich hier doch jetzt nochmal ins Spiel bringen. Hard Paper Lover ist der Track, den ich aus ihrem Little Hells Album, das im Februar erschien, herausgesucht habe. Und ich weise noch einmal darauf hin, am kommenden Samstag im Studio 672 in Köln, Marissa Nadler, auf deren Album Musiker von Rilo, Kylie von Blonde, Red Heat, von den Beachwood Sparks zugegen sind und eine Woche später am letzten Maiwochenende dann auf dem Orange Blossom Festival in Beverungen. Hier ist Marissa Nadler. Thank you. was gone, and all of the flowers were dead and gone, and all of the things that I had are songs again, leaving the scent of the loss of your heart from my yard to empty without you. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, das hier ist eine erstaunliche Band aus Genf in der Schweiz mit dem Namen Sinner DC und ihr Album Crystallized erschien bereits Mitte April. Ich wurde dieses Albums erst vor wenigen Tagen gewahr. Ganz große Klasse, sehr Krautrock orientiert, wie das hier in diesem Titel auch zu hören ist. Und wo wir gerade bei diesem Begriff sind, spürst du schon die Morgenglut? Ja, sie tut uns allen gut. Morgenglut, das soll der letzte Track der heutigen Show sein, der gleich von dem Düsseldorfer Duo Music Cargo hier anrollt und sich auf dessen kommendem Album Hand in Hand befinden wird. Das erscheint Anfang Juni, aber ich finde es so gut, dass ich jetzt immer schon mal was daraus spiele. Lieben Dank, besten Dank für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Gesundheit, Frieden und überhaupt viel Geld in der Tasche und so diese üblichen Geschichten. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Ciao.